la la la la la. Der Heinrich Himmler ist ein Matschig Jude, nenn ihn noch Gott. La la la la la la la la la la la. Du Jude sei sozial, mir sei die Gast, du gehst auf Frankenscheid. La la la la la la la la la la la la. Ich bin Kassettenwerfer.